Fit in Deutsch 2. Modelltest 2. Hören Teil 1. Du hörst 3 Mitteilungen für Jugendliche im Radio. Zu jeder Mitteilung gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Mitteilung 2-mal. Beispiel. Hallo. Hier ist Tom von Radio Wir von hier aus Frankfurt mit Informationen für alle jungen Leute in und um Frankfurt. Einleitung. 3 Themen erwarten euch heute. Nummer 1, ein Kulturabend in Frankfurt. Organisiert wird er von Frankfurter Schülern. Das zweite Thema, der Kauf-Nix-Tag. Was ist denn das? Und woher kommt die Idee? Unser letztes Thema. Für alle, die gern Sprachen lernen, gibt es ein ganz tolles Projekt, den Language Train. Dazu haben wir ein paar interessante Infos. Also, viel Spaß!